Menschen ist nie die Hegemon. Facebook, Twitter, Instagram, eure Präsentation. Formel, Club, Marketing, ist ein Herausgebar. Das ist ein Dreieck, ein Symbol. Scheiße, seid ihr smart? Ihr seht so grässlich aus, ihr seht so hässlich aus. Nein, ihr seid für mich nicht schön. Ihr seht so grässlich aus, ihr seht so hässlich aus. Es wird jetzt Zeit für euch zu gehen. Ihr seht so grässlich aus, ihr seht so hässlich aus. Nein, ihr seid für mich nicht schön. Ihr seht so grässlich aus, ihr seht so hässlich aus. Es wird jetzt Zeit für euch zu gehen. Von hinten links, weichgespülte Bockwurstkinder wie die Pfanne. Ich bin Goldbehangen auf dem Bus und schwerstens tätowiert. Mit Rabomane und Skinny Jeans von jedem toleriert. Ihr seht so grässlich aus, ihr seht so hässlich aus. Denn ihr seid wirklich nicht schön. Ihr seht so grässlich aus, ihr seht so hässlich aus. Es wird jetzt Zeit für euch zu gehen. Ihr seht so grässlich aus, ihr seht so hässlich aus. Ihr seid für mich nicht schön. Ihr seht so grässlich aus.